Alsdann ein Stück exekutieren. immer küssen dann und wann harmonisch variieren. Kein Kontrapunkt an uns entzwei und Instrument will ich dir sein für liebliche Duetten. Für liebliche Duetten.